Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Was will Physik eigentlich? Nun, Physik ist normalerweise auf der Suche nach den ehernen Gesetzen. Also nach den Abläufen der Natur, die sich mathematisch beschreiben lassen, die immer und überall gleich ablaufen. Also zu jeder Zeit, an jedem Ort immer gleich sind. Also das heißt mit anderen Worten, der Begriff Geschichte ist kein Begriff der Physik, sondern ist ein geisteswissenschaftlicher Begriff. Die Naturwissenschaften sind auf der Suche nach den Gesetzlichkeiten der Natur. Und trotzdem ist es natürlich so, dass so Fragen wie, wie ist denn was entstanden? Wie ist denn zum Beispiel unser Sonnensystem entstanden? Ist eine geschichtliche Frage. Und es ist vor allen Dingen auch nur ein Objekt, nämlich das Sonnensystem in dem Fall. Also eigentlich im Grunde genommen gar keine naturwissenschaftliche Frage. Aber es ist eine außerordentlich interessante Frage, nicht zuletzt deshalb, weil wir in diesem Sonnensystem leben. Wie findet man denn etwas darüber heraus, wie es gewesen sein könnte? Denn es ist ja schon lange her, in dem Falle eben mindestens 4,5 Milliarden Jahren. Woher ich das weiß? Naja, weil ich Physiker bin. Ganz einfach. Denn wir können aus den Gesteinen, aus den Überresten von Meteoriten, können wir Physiker unter dem Credo, die Naturgesetze, die wir jetzt kennen, die galten auch schon vor 4,5 Milliarden Jahren, können wir sagen, dass die Gesteine, die wir da in den Händen halten, die Spaltprodukte zum Beispiel, die radioaktiven Zerfallsprodukte, die in diesen Gesteinen drin sind, die sagen uns etwas darüber aus, wie alt das Material ist. Radioaktiver Zerfall ist eine ganz bestimmte Art und Weise der Altersbestimmung. So. Und es gibt Botschafter in den Meteoriten, in unserem Sonnensystem, die erzählen uns etwas ganz Außergewöhnliches über die Anfangsphase. Also die allerersten, naja, paar Millionen Jahre des protosolaren Nebels. Und diese Botschafter von damals, das sind Chondrulen. Das Thema der heutigen Sendung ist, was sind Chondrulen? Nun, Sie haben schon gehört, das sind offenbar ziemlich alte Teile von Meteoriten. Aber hinter diesen Chondrulen steckt eine hochgradig interessante Geschichte darüber, was im ganz frühen Sonnensystem der Fall gewesen sein muss. Zunächst einmal, wie sieht so ein Chondrul eigentlich aus? Also ganz klein. Millimetergroße kleine Einschlüsse in außerordentlich sogenannten primitiven Meteoriten. Die sind undifferenziert. Das heißt, da sieht man keine großartigen Unterschiede, abgesehen von diesen kleinen Einschlüssen. Und diese kleinen Einschlüsse, das sind Chondrulen. Und diese kleinen Einschlüsse, das sind offenbar Schmelzprodukte. Das heißt, das Material in diesen Einschlüssen, in den Chondrulen, ist aufgeschmolzen worden. Für ganz kurze Zeit ist dann wieder erstarrt, ist teilweise wieder aufgeschmolzen worden. Und aus diesen Kleinstkörpern setzen sich primitive Meteoriten zusammen, sogenannte Chondrite. Das Irre nun an den Chondrulen ist, die bestehen nicht nur aus Silikaten, also Olivin, Pyroxen und so weiter, sondern in diesen Chondrulen sind auch Elemente drin, die eigentlich, wenn die Temperaturen des Schmelzens sehr hoch gewesen wären, wären diese Elemente raus. Aber sie sind noch drin. Das bedeutet, wir können hier, Sie erinnern sich, unter dem Credo, die Naturgesetze, die wir heute kennen, galten auch schon vor 4,5 Milliarden Jahren, können wir schließen, wie die Temperaturen im protosolaren Nebel gewesen sein müssen, dort, wo die Chondrulen entstanden sind. Soweit, so gut. Also, aus den Chondrulen, das hatte ich ganz vergessen. Tut mir leid, ja. Es ist so viel zu erzählen über Chondrulen. Also, ich rede hier von Meteoriten, die wir hier auf der Erde untersuchen können, die wir also praktisch wirklich in der Hand haben können. Also Überreste von Einschlägern, die hier auf der Erde teilweise in der Atmosphäre natürlich zerstört worden sind, aber wo denen tatsächlich hier auf der Erdoberfläche was geblieben ist. Und diese Überreste von Meteoriten, die kann man aufschneiden und außerordentlich dünne Schichten davon abraspeln oder abschleifen. Und daraus lässt sich das alles ablesen. Sonst konnte ich ja gar nicht wissen. Sowas kann man ja neben allen nicht beobachten, das ist klar. Sondern wir haben hier den wunderbaren Fall, dass wir Botschafter aus dem Weltraum auf der Erde haben und die nun mit den physikalischen Methoden, die wir aus dem Labor und im Labor entdeckt haben, dass wir die damit untersuchen. Also, zurück zu den Chondrulen. Die Chondrulen bestehen also praktisch aus einer Art von Glas. Aufgeschmolzen, aber sie enthalten eben Material, was darauf hindeutet, dass die Temperatur nicht zu hoch gewesen sein könnte. Nicht zu hoch, ja, wie hoch denn? Ja? Nun, also damit das Glas überhaupt entstanden sein kann, haben wir so 1800 bis 2000 Grad. Das Irre ist aber nun an diesen kleinen Dingen, ich meine, Millimeter groß ist ja nun wirklich nicht viel, die Aufschmelzung muss schnell gewesen sein, einerseits, aber auch nicht zu schnell, weil dann wären ja die Elemente raus. die man jetzt noch drin beobachtet. Das ist das eine. Das andere ist, die Kühlzeit dieser Kontrollen ist außerordentlich kurz gewesen. Ne? Also in wenigen Stunden war das Ding wieder glashart und erstarrt. Und aus diesen Teilchen buken, um dieses schöne Wort zu verwenden, die Vergangenheit von Backen, buken also diese primitiven Meteoriten zusammen. Wir sind in einer Zeit, als sich um die Ursonne herum im Wesentlichen ein Gas- und Staubnebel gebildet hat. Die Planetenbildung war gerade im Schwange und wir wissen einfach viel zu wenig über die physikalischen Zustände damals. Und die Kontrollen sagen uns etwas darüber aus, was da gewesen ist. Okay, was ist denn da jetzt gewesen? Zunächst einmal, wieso Aufschmelzung? Was soll denn das sein? Dieser Gasnebel war ja offenbar kalt. Die Sonne im Innern dieses Gasnebels, in dieser Gasscheibe, fing ja gerade an, mit Hilfe ihrer Fusionsprozesse Energie freizusetzen, fing also gerade an zu strahlen. Und der Gasnebel war doch kalt. Wo sollen denn da Temperaturen von 2000 Grad herkommen? Das ist nämlich genau die Gretchenfrage an dieser Stelle. Was war eigentlich der Prozess, der innerhalb der Scheibe zu einer solch hohen Aufschmelzungstemperatur geführt hat? Das war für lange Zeit innerhalb der Meteoritenkundler eine ungelöste Frage. Da gab es also den Vorschlag Blitze. Na, Blitz, wissen wir ja, hohe Temperatur kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass elektrostatisch Aufladungen auftauchen. Hier in der Atmosphäre kennen wir das ja, dass also zwischen einer bestimmten Wolkenschicht und dem Erdboden ein so großes Potenzial aufgebaut wird, elektrisches Potenzial, dass also ein Blitz da durchschlägt. Das ist praktisch ein Spannungsunterschied. Aber wie soll das in einer Staubscheibe passieren? Ganz einfach, genau wie hier auf der Erde auch, durch Reibung. Dadurch, dass Staubteilchen aneinander reiben, laden sie sich elektrostatisch auf und dann könnte schon mal ein Blitz da rein. Nur ein Blitz ist, wie sich herausstellt, zu heiß. Und er ist zu kurz. Also, damit man das aufheizen kann, ohne dass diese Elemente, die man ja heute noch, denken Sie immer dran, wir vergleichen heute etwas, was 4,5 Milliarden Jahre alt ist. Ja? Wenn wir also heute diese Elemente da finden, dann sind die also auch schon immer da drin gewesen. Daran müssen Sie immer denken, die sind nicht irgendwie jetzt zusätzlich da reingekommen, die chemischen Elemente, sondern die waren in dieser erstarrten Glasmasse 4,5 Milliarden Jahre drin. Damit die da drin bleiben konnten, hat sich herausgestellt, die Überlegung, dass ein Blitz das aufschmolz und danach wieder das Material erstarrte, der Blitz ist viel zu intensiv. Kann es nicht sein. Es stellt sich zudem heraus, dass die Aufheizung von Kontrollen im gesamten Nebel, also in diesem gesamten protosolaren Nebel, das ist ein schönes Wort, protosolaren Nebel, passiert sein muss. Also nicht nur an irgendeiner Stelle, sondern weiträumig ist offenbar Staub dort aufgeheizt worden, aufgeschmolzen worden und ist wieder erstarrt. Was wäre der nächste Punkt? In den Frühphasen der Sonne, als sie noch ganz jung war, da war ihre Röntgenstrahlung außerordentlich intensiv. Also sowohl die Ausbruchsphänomene des Sterns unserer Sonne war sehr intensiv und vor allen Dingen, sie machte etwas, was man eine Tetauri-Phase nennt, hat sie durchgemacht, dass nämlich ein sehr schneller Wind auch von ihren Polen, also von Nord- und Südpol, abgeströmt ist und dabei wurde Röntgenstrahlung freigesetzt. Also könnte es Röntgenstrahlung sein, die das Material aufgeheizt hat. War auch eine Idee. Stellte sich raus, die Röntgenstrahlungstheorie hat genau das gleiche Problem wie die Blitze, dass es nämlich einfach viel zu intensiv war. Es muss was anderes sein. Was könnte es noch sein? Elektrische Entladungen anderer Natur als durch die Blitze. Was hätten wir denn da im Angebot? Nun, von der Sonne weiß man, dass die Verscherung von Magnetfeldern, so wie die bei den solaren Flares zum Beispiel beobachtet, bei den solaren Eruptionen, dass die Verscherung von Magnetfeldern vielleicht dazu führen kann, weil die Verdrehung von Magnetfeldern bedeutet ja, wie Sie alle wissen, Sie erinnern sich, eine Veränderung von Magnetfeldern führt ja zum elektrischen Strom. Wenn die Finger die Magnetfeldlinie darstellen, dann ist der Strom im Daumen. Wenn ich also Magnetfelder verschere, dann tauchen elektrische Ströme auf. Elektrische Ströme durch einen Leiter. Was macht der Leiter? Er wird warm. Müsste man aber starke Magnetfelder haben. Wie sollen die in der Scheibe entstehen? Woher sollen die Magnetfelder in der Scheibe kommen und die dann noch so verdreht werden, dass daraus hier und da, großräumig zwar, aber doch immer wieder lokalisiert, Aufschmelzungsprozesse passieren. Also summa summarum hat man eine ganze Reihe von Erklärungen gehabt. Also unter anderem wurde auch mal vorgeschlagen, es könnte ja ein Gamma-Ray-Burst, also ein großer Schwall von hochenergetischer Strahlung, über den solaren Urnebel geflossen sein und könnte dann also an allen möglichen Stellen das Material aufgeschmolzen haben, hat sich aber auch als nicht haltbar erwiesen. Also was bleibt denn? Was bleibt denn dann? Die Magnetfelder können es nicht sein, Blitze sind es nicht, was bleibt denn? Es hat sich immer mehr herausgestellt, dass wenn man verstehen will, wie diese millimeterkleinen Kügelchen zustande kommen, muss man das Ganze betrachten. Man muss also von dem reduktionistischen Ansatz weggehen, man könne die Chondrulenbildung verstehen, ohne die Planetenentstehung bzw. die Dynamik des gesamten Nebels zu verstehen. Also, fangen wir mal an und betrachten den gesamten Nebel. Was passiert denn da eigentlich noch, abgesehen von diesen winzigen Aufschmelzungsprozessen? Nun, in diesem Nebel entstehen ja Planeten. Wir stehen ja auf einem. Es gibt die erdähnlichen Planeten, also Felsen, und es gibt die Gasplaneten, also Jupiter und Saturn. Und zur Entstehung von Planeten gibt es ganz verschiedene Modelle. Und es gibt auch ganz verschiedene Prozesse, die zu den jeweiligen Planeten geführt haben. Die Tatsache, dass wir auf einem Felsenplaneten stehen, muss in der geschichtlichen Entwicklung dieses Planeten begründet sein, ja, dass nämlich hier Material, was fest ist, zusammengebacken worden ist. Ja. Also große Felsbrocken sind zusammengestoßen und daraus ist ein Planet geworden, nämlich die Erde und die Venus und der Merkur und der Mars. Okay, das ist also das Zusammenstoßen von Brocken. Aber wie sind die Gasplaneten entstanden? Wie geht das? Na, also wir haben ja schon gesagt, diese Gas- und Staubscheibe, die muss also im Innern, da wo die erdähnlichen Planeten sind, da muss es im Wesentlichen Brocken gewesen sein. Aber die draußen, Jupiter ist 5-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde, wo hat denn der sein Gas her? Der ist 317-mal so schwer wie die Erde, der ist doppelt so schwer wie alle anderen Planeten zusammen. Wo ist das Gas her? Und das versteht man eigentlich nur durch einen Prozess, der was mit der Stabilität der Gasscheibe zu tun hat. Wenn diese Scheibe hinreichend dünn ist, also wenn sie nicht zu dick ist, mit anderen Worten, und damit auch kalt genug, dann kann ein Gasbrocken, zum Beispiel ein anfänglicher Felsbrocken, immer mehr und mehr von dem kalten Gas aufsammeln. Das nennt man Akkretion. So haben sich im Übrigen dann um den Jupiter herum in der Scheibe ja auch die Monde so gebildet, als Felsbrocken. Aber der Prozess selber war, dass das Gas auf den Jupiter aufgesammelt worden ist. Und dabei, bei dem Aufsammeln, entsteht nun in der Scheibe, in der Gasscheibe, eine Welle. Die Scheibe selbst ist instabil, weil sie so dünn ist und unter ihre eigene Gravitation gewissermaßen merkt. Und diese Welle, die bewegt sich nun, und zwar ganz ähnlich, wie eine Spiralwelle bei einer Spiralgalaxie. So haben sich in dem frühen protosolaren Nebel solche Wellen durch die Gasscheibe bewegt. Eine kalte Gasscheibe bedeutet niedrige Schallgeschwindigkeit und die Bewegung dieser Stoßwellen, wie sie auch heißen, denn es sind Stoßwellen, weil sie sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen, die Bewegung dieser Stoßwellen ist durch die gesamte Gasscheibe durchgelaufen und eine Geschwindigkeit von 10 Kilometer pro Sekunde in dem Material von damals entspricht Temperaturen von 1800 bis 2000 Grad, aber nicht andauernd, sondern das ist praktisch wie eine Treppenstufe. Die Stoßwelle kommt, heizt das Material auf für wenige Minuten, das Material kühlt wieder ab und dann kommt die nächste Stoßwelle. Und dieses Modell, jüngst erst erschienen, verbindet die Entstehung von Planeten mit der Formierung von diesen winzig kleinen millimetergroßen Kügelchen. Das heißt, es hat sich wieder mal gezeigt, es macht überhaupt keinen Sinn, bei solchen historischen Betrachtungen immer nur das Einzelfänomen zu behandeln, sondern man muss, um es wirklich zu verstehen, um es erklären zu können, muss man tatsächlich im besten goetheanischen Sinne das Ganze betrachten. Wir haben also eine Erklärung für die Entstehung von Chondrulen. Wir wissen, was Chondrulen sind. Und Erklärung heißt in diesem Fall, wie es so schön heißt, Erklärungen sind Einschränkungen.